Und jetzt besteht die Möglichkeit, für euch im Publikum Nachfragen zu stellen, Anmerkungen zu geben. Dazu gibt es auch wieder ein Saalmikrofon. Da hinten, Mika. Zwei Fragen. Das eine ist, Masse fand ich wirkt in deinem Vortrag als an sich was Böses irgendwie. Gibt es auch emanzipatorische Massen möglicherweise? Eine Nachfrage. Das zweite ist, du hast ja so ein bisschen, fand ich, so eine Standard-Kleinfamilie als Vorlage gehabt mit ödipalen Dreieck und diesen ganzen Sachen. War Stichwort vaterlose Gesellschaft seit den 70ern. Wie ist das bei Familien, wo das nicht so der Fall ist? Da kann man ja die regressiven Massen wahrscheinlich nicht direkt so erklären, wie du es versucht hast. Ah ja, zu der ersten Frage, ist die Masse an sich böse? Also, also in der Massenpsychologie, die Freud ja kritisiert, ist die Masse an sich böse. Also es war so ein bestimmtes Bild, das genau halt diese Entgegensetzung machte von gutes, autonomes, freies Individuum versus böse Masse. Die irrational ist, das ist auch nochmal eine geschlechtlich konnotierte Auffassung. Also die Masse war das böse Weibliche, das irgendwie unheimlich waberte, was man nicht unter Kontrolle bekommt, und das autonome, abgegrenzte Individuum, halt der männliche, feste, autonome Charakter. Also die Sache ist die, dass Freud nicht von dieser normativen Setzung ausgeht, und das würde ich auch nicht machen, weil man genau diese Aufspaltung nochmal kritisieren müsste. Aber aus dem Dilemma bin ich auch nicht so richtig rausgekommen, weil natürlich ist das, was Freud da erstmal beschreibt, auch keine Dynamik, die er selber erstmal prima findet, weil er auf die Emanzipation des Ichs zurechtsetzt. Insofern würde ich sagen, gibt es gute Massen? Bestimmt, also ich fühle mich auch manchmal unter Freunden ganz wohl, aber wahrscheinlich würde das nicht der Definition der Masse entsprechen, die Freud da meint. Dann zu der zweiten Frage mit dem, das ist natürlich immer die erste Sache, die einem dann auffällt, wenn man von dieser typischen Konstellation Vater, Mutter, Kind bei Freud ausgeht und die beschreibt. Ich glaube, dass man, ja, das, da kann man eine große, lange Diskussion anführen. Ich würde einfach, glaube ich, als erstes dem entgegensetzen, aber es ein bisschen entkräften wollen, dass das natürlich nicht nur eine Sache ist, was in echt und direkt stattfinden muss, der Kontakt zwischen Vater, Mutter, Kind. Also auch wenn der Vater nicht da ist, hat das Kind trotzdem im Kopf, dass andere Kinder einen Vater haben. Und ich würde schon sagen, dass zumindest in den westlichen Gesellschaften erstmal sowas wie eine Kleinfamilie sowas ist wie so ein Prinzip, was erstmal als das Normative gesetzt ist, oder? Also, das denke ich auch. Aber da ist mir jetzt der Bezug zur Massenpsychologie nicht so ganz klar, warum das dazu im Widerspruch stehen muss. Weil die Masse macht ja gerade das, dass die individuellen Eigenarten verschwinden. Das heißt, genau diese Differenzen, die es dann auch gibt in der Beziehung und in der biografisch geschuldeten Sache, die man dann so in sich aufbewahrt, verschwinden ja gerade. Insofern. Christoph hat eine Frage. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht, oder? Doch, ich höre mich jetzt. Frage, ich glaube, das ist fast die gleiche wie Mika, nur ein bisschen auch nur von der anderen Seite. Wie dehnbar darf ich die Formulierung der Führer in deinem Vortrag nehmen? Also meint das wirklich erstmal nur den Nationalsozialismus, oder kann der Führer auch, also darauf geht ja erstmal die Massenpsychologie, also sie muss erstmal auch dafür gelten, ist das auch ein Fußballverein und nicht gerade die Nationalmannschaft oder so? Okay, das war die eine Frage. Und dann ansonsten, ich glaube, ein Diskussionsbeitrag zu dem Punkt mit der Empirie, also gerade wenn man sagt, also so wie du es gemacht hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, da ist ein gesellschaftlicher Konflikt im Individuum, der dazu führt, dass zum Beispiel, nein, das ist jetzt schon meine Weiterinterpretation, glaube ich, der dazu führt, dass die Familie Wunschbild wird, dann wird sie auch Wunschbild bei denjenigen, die keine hatten. Mhm. Und die kommen dann gerade in der Masse auf die Idee zu sagen, das ist alles eine große Familie, die wir hier, was weiß ich, gerade alles machen. ich glaube, gerade über so eine Überlegung kommt man weg von der Fixierung auf, es muss das Individualpsychologische geben, was dann hinterher die gesellschaftliche Norm erklärt. Also genau da habe ich dich verstanden, dass du dagegen redest. Ja. Ja, das mit dem Fußballverein ist sehr richtig. Also das, ich habe immer Führer gesagt, um das jetzt ein bisschen vereinfacht darzustellen. Und auch Freud spricht halt immer vom Führer. Er sagt aber auch, dass es, er macht ja keine Analyse einer Masse. Er macht ja eine Kritik einer Massenpsychologie. Das heißt, er geht nicht von einem bestimmten Bild einer Masse aus ihrem Kopf. Er nimmt zwar die Beispiele Kirche und Heer, betont aber auch, dass es relativ Wumpe ist, wer jetzt die Position des Führers einnimmt. Er sagt, es kann auch zum Beispiel eine abstrakte Idee sein. Also das werde ich auch dann später im nächsten Vortrag noch erläutern, wo man zum Beispiel genau von der Massenbildung ausgehen kann, wo die Idee der Nation selber sich an die Stelle des Führers setzt. Also das, ja. Lars? Hallo? Ja, funktioniert. Ich würde, glaube ich, auch diese Frage mit dem empirischen Gehalt in vaterloser Gesellschaft irgendwie andersrum aufziehen. Also nicht fragen, wie ist das, wenn die Kinder jetzt keinen Vater haben, was wird daraus, sondern eher, und so würde ich zum Beispiel auch diese ganze Urvaterstruktur mir erklären. Also dass es sozusagen ein bedingendes Moment von Subjektivität ist, dass es irgendwie diese Partei des Dritten gibt, die einen irgendwie aus der Unmittelbarkeit, diesem amorphen Verbundensein mit Mutter, Welt und was auch immer rausschleudert und einem überhaupt Differenzen, Negativität, Mängel und so weiter klar macht. So, und das heißt, wenn ich also ein Subjekt habe, dann habe ich irgendwo so eine Vaterfunktion in der Geschichte gehabt. Und da die meisten ja immer noch als Subjekt funktionieren oder funktionieren müssen, werden sie sich auch irgendwo so eine Struktur gesucht, hergenommen haben. So würde ich auch, also sozusagen, so glaube ich, kann man auch den Freudschen Lamarckismus retten. Also, dass sich irgendwelche Geschichten in die, wollte ich gerade sagen, dass sich Geschichten, also vom Fehlen zum Gehen, dass sich irgendwelche phänomenologischen Geschehen, also Vatermord oder was auch immer, weiter vererben können. Das war ja Freuds Tick, dass das funktioniert. Und ich würde das so sozusagen metaphorisch deuten, dass es immer irgendwo diese Struktur gegeben haben muss. Die ist sozusagen vorausgesetzt und die muss auch nicht irgendwie empirisch jedes Mal stattfinden, sondern sie ist wirklich als Struktur dem Subjekt vorgelagert und wird dann sozusagen, nachträglich irgendwie bebildert, sich gesucht. Und ob das dann wirklich ein Vater ist oder der Vater der Freunde oder die Väter, die man in Familien, die man im Fernsehen sieht oder wer auch immer, das dann wirklich diese Rolle übernimmt. Man könnte vielleicht eher überlegen, ob diese vaterlose Gesellschaft dazu führt, dass sich dieses Vaterimago, diese Struktur einfach weniger fest irgendwo hineinversenkt. Und deshalb sehr viel leichter so zu externalisieren ist in der Masse, als dass es das irgendwie in Frage stellen würde. Möchtest du dazu was sagen? Dann weiß ich jetzt nicht, wer sich von euch dreien als erstes gemeldet hat. Dann mach du als erstes. Mich würde jetzt nochmal als Frage abschließend interessieren. Also du hast dich ja primär auf Freud bezogen und dann nochmal die Entkräftung durch Adorno. Gibt es noch weitere Psychologinnen oder Philosophinnen, die Erklärungsmodelle geliefert haben für was passiert in einem Menschen, der einfach in Babi Yar zum Beispiel Massentötung begeht? Also was passiert da psychologisch? So. Also erstmal vielleicht ein Missverständnis. Adorno hat Freud nicht. Was hast du? Wie war die Formulierung? Nee, der hat den nicht entkräftet, der hat den bekräftigt. Der hat ja genau gesagt, genauso wie Freud das gemacht hat, kann man das machen. ja klar, sicherlich. Also da ist ja Freud nicht der Einzige. Nee, da gibt es ganz, ganz viel. Also das können wir ja vielleicht, wenn dich das interessiert, kann ich dir später das mal sagen. Überlege ich mir das. Oh, Nietzsche hat auch tolle Ideen gehabt. Also aber es gibt auch also explizit psychoanalytische Theorien und auch von Psychoanalytikerinnen, ohne Zweifel, ja. Sebastian? Ich wollte noch mal an Lars anknüpfen und das noch ein bisschen zuspitzen. Also dieses, den Vater da als Imago zu begreifen. Ich habe mich bei deinem Vortrag so ein bisschen gefragt, inwiefern in deiner Rezeption von Freud, die ja ziemlich über Chasgés, Mergel, Grunberger so die Linie läuft, wenn ich das richtig sehe? Nee? Nein. Okay. Ich fand, es hatte so Ansätze. Na, auf jeden Fall, inwiefern da nicht, kritisch nachgefragt, eine Reproduktion von Geschlechterstereotypen drin liegt, in dieser Vorstellung, die ja recht orthodox freudsch ist. Wir haben hier, zugespitzt gesagt, auf der einen Seite die verschlingende Mutter, die präödipale Phase, dann kommt die Triangulierung, ödipale Phase und der ablösende Vater, der Ritter, der das Kind befreit von der Verschlingung durch die Mutter, was dann natürlich auch wieder prima zusammenpasst mit der weiblichen Assoziation der Mutter, nicht der Mutter, der Masse, wo halt sich dann diese primärnarzistische Verschlungenheit wiederfindet. Ich frage mich, ob man das mit feministischen Entwicklungen von Psychoanalyse nicht viel eher als nachträgliche Fantasien lesen müsste, gerade bedingt, also durch die Erfahrung von Triangulierung hindurchgegangen, erscheint dann die vorige Phase als verschlingende. Aber das ist ein Produkt, eine nachträgliche, eine retrospektive Fantasie, nicht ein ursprüngliches Erleben. Natürlich. Ja, danke. Also das finde ich sehr gut, dass du das nochmal ansprichst. Das denke ich auch. Also das habe ich jetzt aufgrund der Komplexität nicht noch mit aufgenommen. Aber das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also ich habe das jetzt so ein bisschen so dargestellt, als wäre die infantile Allmachtsfantasie in dem Moment, wo das Kind in der Phase ist, wirklich existent. Ich würde auch sagen, das ist nicht der Fall. Also da kann man ja noch nicht von einem Erleben in dem Sinne ausgenanntes Erleben der Allmacht tritt erst in dem Moment ein, wo sie verloren ist. Also erst in dem Moment, wo Ich-Ideal und Ich auseinandertreten, kann ja erst erfahren werden, dass sie vorher als Einheit erschienen sind. Und insofern würde ich dir da vollkommen recht geben, genauso muss man das denken. Und das wäre sowieso nochmal eine Sache, die ich hätte mehr herausarbeiten können, und das sollte man auch wahrscheinlich tun, dass auch nochmal, also ich habe ja kaum von Nachträglichkeit gesprochen, also das Prinzip der Nachträglichkeit bei Freud wäre in diesem Zusammenhang gerade auch nochmal mit der Ontogenese nochmal auch in Beziehung zur Phylogenese zu setzen, was das, ich denke, das wäre ein ganz wichtiger Hebelpunkt, ja. Antonia, wolltest du? Also ich will jetzt auch nicht in so eine Diskussion über feministische Psychoanalyse komplett einsteigen, aber trotzdem insofern an Lars anknüpfen, als in dieser Frage um die empirische Vaterfigur, denke ich nicht absolut darum geht, dass das jetzt auch geschlechtlich die Personen sind, die das ausfüllen, sondern dass man das eher als Rollen begreift, die eben von egal wem ausgefüllt werden können. Also diese Mutterfigur, diese Mutterimago eben sowas wie Fürsorge, Hinwendung und Halten bedeutet und eben diese Vaterfigur sowas wie eben das abstrakte Gesetz, Rationalität und so. Und dann ist eben auch die Frage danach, wer jetzt dieses Vaterbild ausfüllt, eigentlich so ein bisschen hinfällig. Also das nur als Hinzufügung. Ja, das finde ich auch einen wichtigen Gedanken, also dass sozusagen die empirischen Personen, an die sich die Fantasien knüpfen, nicht das Geschlecht besitzen müssen, aber dass die Fantasien geschlechtlich bestimmt sind. Also ich kann mir auch über eine Frau unbewusst Gedanken machen, ob die jetzt nicht meinen Phallus geklaut hat und ihn jetzt hat. Und das heißt, dann ist sie zum Mann geworden. Ja. Gibt's noch? Also, ich bin ja etwa seit 10 Minuten da. Ich weiß nicht, was ihr vorher gesprochen haben. Also, ich finde auch sehr schön, dass man über die Folgen von Faschismus spricht und dass auch die psychologische Wirkung auf die Familie und die Masse und sowas. Aber so viel ich mitgekriegt habe, Faschismus kommt meistens in dem Zeit, wo Gesellschaft in einer Krise ist. In einer kapitalistischen Gesellschaft ist ständig Krisen da. Und diese Krisen werden meistens von Großkonzernen ausgenutzt. Und diese Großkonzerne halt unterstützen manchmal auch faschistische Gruppen. Und die nutzen diese psychologische frühere Rolle von Menschen und den entsprechend dann kommt der Faschismus. Faschismus, also diese Großkonzerne haben natürlich auch ein Interesse, dass die Familie überhaupt nicht entsteht, also weil der große Vater muss ja auch Markt sein und einkaufen und verkaufen und solche Sachen. Und da denke ich mir also, das hat auch da damit zu tun. Und zweite Sache ist, ich finde, das ist schön, dass man die Ursachen von Faschismus und das und dies immer von Vergangenheit sucht und Dritte Reich und sowas. Aber was für eine Lage wir jetzt leben. Also ich selbst als Ausländer, wir spüren ständig auch Rassismus hier. Und wie weit geht das dann irgendwann mal? Also man merkt gar nichts, wie unter einem Druck wir selber sind. Wir haben meistens Arbeitslosenzahl, also Ausländer und da wird auch überhaupt nicht in Kenntnis genommen. Man macht nur die Untersuchungen über das Dritte Reich und was ist das jetzige Zeit? Wir sind ständig arbeitslos und obwohl wir qualifiziert sind, finden wir überhaupt keine Arbeit. Ihr müsst auch mal darüber ein bisschen reden, finde ich. Also. Dankeschön. Also zum ersten Punkt, ja, schade, dass du dann bei meinem Vortrag nicht da warst. Also es ging auch in dem Vortrag darum, dass sowas wie Faschismus oder Nationalsozialismus eben nicht psychologisch erklärt werden kann, sondern dass es eine psychologische Wirkung hat, wie du ja auch sagtest. Ich glaube allerdings nicht, dass man das jetzt so erklären kann, dass die Großkonzerne sozusagen den Faschismus sich ausdenken. Deshalb ist es doppelt schade, dass du nicht bei meinem Vortrag warst, weil in meinem Vortrag ging es gerade darum, dass diese Vorstellung des Verführtseins durch eine Instanz genau das ist, was durchaus auch ein problematisches Moment hat, insofern als dass diese Idee, dass jemand verführt worden ist, immer auch etwas damit zu tun hat, warum sich jemand verführen lässt. Und darum ging es in meinem Vortrag. Zu dem zweiten Punkt, also dieser Kongress versucht gerade zu kritisieren, dass Leute sagen, dass man nicht mehr über das Dritte Reich nachdenken soll. Ich glaube nicht, dass es sich ausschließt, über die Vergangenheit nachzudenken und gleichzeitig die Probleme in der Gegenwart zu reflektieren. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man genau beides vielleicht in Bezug zueinander setzt. Ja, und diesbezüglich auch natürlich nochmal das, was gestern ja auch schon kritisch angemerkt worden ist, dass man halt eben auch nicht in so eine platte Faschismusanalyse zurückfällt, die auch natürlich nochmal die Spezifika sozusagen von faschistischen Tendenzen vermengt mit dem, was den Nationalsozialismus wiederum hier in Deutschland ausgezeichnet hat und was ja auch nichts ist, was abgeschlossen ist, sondern in gewissen Formen fortwächst. Und insofern halt eben geht es ja auch eben genau darum, wie sich eben so etwas, sich transformiert, weiter besteht. Und halt eben natürlich auch in gegenwärtigen Situationen Ausdruck findet. Und insofern wäre natürlich auch die Feststellung der Krisenproduktion kapitalistischer Vergesellschaftung ja auch nicht so einfach aufzulösen, dass man dann davon redet, dass sozusagen dadurch permanente Faschisierungstendenzen stattfinden, sondern halt eben auch sich da anzugucken, welchen Umgang sowohl gesellschaftlich als auch eben auf der Ebene des Individuums mit genau diesen Krisentendenzen stattfindet. Und da war ja auch genau dieser Gedanke, den du stark gemacht hast, ja, diese Problematik, inwiefern kann uns die Psychoanalyse eigentlich etwas über Gesellschaft aussagen und inwiefern ist aber auch eben genau so etwas das Individuum und das Subjekt auch die Voraussetzung überhaupt, dass wir mit der Psychoanalyse noch operieren können und dort, wo sich das Subjekt halt eben auflöst, zum Verschwinden gebracht wird, eben auch die Psychoanalyse abdanken muss, nochmal ein Gedanke, den ich sehr wichtig finde. Und da würde ich nochmal kurz die Nachfrage stellen, die du jetzt auch überhaupt gar nicht final beantworten musst, aber die, glaube ich, hier für unser Thema ganz, ganz wichtig ist. Nach diesen Grenzen der Psychoanalyse und nach der Problematik der Übertragbarkeit eben, die du ja diskutiert hast, von diesen vom psychoanalytischen Instrumentarium auf die gesellschaftlichen Prozesse. Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, es war jetzt auch keine richtige Frage. nein, ich lasse es einfach so stehen. Als Statement. Entschuldigung. Als Statement. Und stelle die Frage an euch, ob ihr noch Fragen habt. Sebastian. Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe. Die war keine Frage, aber du darfst deine eigene Frage. Finde ich die auch interessant. Also die Frage danach, wenn wir sagen, in einer Massensituation kommt so etwas wie die Psychodynamik zum Erlöschen. Es findet eine Identität statt von Ich-Ideal, Ich etc. Da rumort überhaupt nichts mehr an Unbewussten etc., sondern ist alles eingegliedert. Da stellt sich dann ja die Frage, was kann Psychoanalyse dann da überhaupt noch machen? Also sowohl therapeutisch auch, als aber auch analytisch. So spielt Psychoanalyse dann überhaupt noch eine Rolle, wenn wir sagen, also wenn wir diese These nehmen, dass da die Psychodynamik ziemlich stillgestellt ist. Ja, also therapeutisch denke ich alles. Also das wäre eine sehr gute Maßnahme. Analytisch eben nichts, würde ich sagen. Aber das Problem, was sich mir noch stellt, ist, dass ich vielleicht nochmal betonen möchte, dass es sich hier wirklich um so eine Art von, also es ist eine Theorie der Massenbildung. Und da ist auch nochmal die Frage, inwiefern, wie funktioniert das in echt? Also man kann sich das, glaube ich, ganz schlecht nur vorstellen, dass ein Mensch sein Leben lang in diesem Zustand gefangen ist. Das funktioniert so in der Form nicht. Es ist eine, sozusagen eine Übertreibung. Also weil, wenn die Masse eine Art von Konfliktlösung ist, muss es vorher einen Konflikt gegeben haben. Und dann muss man vielleicht nochmal nachdenken, ob nicht sowas wieder passiert wie ein Zurück in den Konflikt gleichzeitig wieder und dass das auch überhaupt nur was ist, was Massen antreiben kann. Ja. Lars noch? Machen wir so. Warum löst sich dann nicht eigentlich alles in Masse auf? Was gibt es eigentlich an Massen, was sozusagen dann auch wieder verschrecken könnte oder verstören? Ich würde anders, also es gibt ja auch einen Anti-Massen-Affekt, so gegen das Gewusele und so. Und ich weiß nicht, also so, ich habe jetzt auch nicht so richtig die konkrete Frage parat, aber was wäre das, was eigentlich verhindert, dass alles in Massen umkippt und komplette Delegation und so weiter? Was hält sie dann doch noch als Individuen irgendwie zumindest formal zusammen? Die Leute sich da immer wieder zusammentun und dann ja wieder auflösen. Also darum wird es jetzt gleich in dem nächsten Vortrag von mir gehen. Das ist nämlich das Umkippen in der Masse selber. Also dass genau dieses, dass nämlich das präödipale Seelenleben ist ja nicht einfach nur die Erfüllung voller Wonne, sondern auch die Erfahrung des fürchterlichsten Schreckens. Und genau dieses Changieren ist etwas, glaube ich, was in der Masse sehr virulent ist und auch sozusagen gegen die Masse sich richten kann dann in dem Moment. Also dass die Masse eben auch als ein zerstörerisches Objekt wahrgenommen werden kann. Weil du ja eben nicht die Möglichkeit hast, sozusagen diese Ambivalenz des präödipalen Seelenlebens aufzufangen. Damit hat Sonja jetzt auch schon den perfekten Übergang zu den nächsten Blöcken geschafft. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir für den Vortrag und für die spannende Diskussion. Und